You don't know who I am. I am pure evil. Evil. Evil. HDA, mein Name. Das Töten, meine Gabe. Und dein Kopf gespießt auf einer Mistgabel. Du dummer Bauer, der Beigeschmack ist fade. Mir zu entkommen bist du nicht in der Lage. Rede nicht von Satan, denn du weißt gar nichts außer dich aufzuspielen. Du bist ein Mensch unter Menschen, von so viel nicht unterscheiden. Hurenkinder wollen beiden, doch ihnen fehlen Zähne. Lutschen in der ganzen Szene. Für die Features erbärmliche Creatures. Ich fühl mich wie König Midas. Alles wird zu Gold. Macht Ansagen, so viele wie ihr wollt. Doch ihr bleibt Insekten und dein Kopf, er rollt. Wenn ich dich seh, seh ich eine Witzfigur. Im Kabarett, rauch mal weiter deinen Tee. Ich gebe deiner Fotze Zeh und fick sie dann eiskalt unter einer Eislawine. Im tiefen Schnee. Ich zertrete deinen Schädel, ich zerbreche deine Beine. Wenn du heute Nacht stirbst, stirbst du ganz für dich allein. Ich zersteche deine Haut, fahr mit dem Messer tief rein. Egal wie laut du rufst, keiner hört deine Hilfe schreien. Ich zertrete deinen Schädel, ich zerbreche deine Beine. Wenn du heute Nacht stirbst, stirbst du ganz für dich allein. Ich zersteche deine Haut, fahr mit dem Messer tief rein. Egal wie laut du rufst, keiner hört deine Hilfe schreien. Alter, alles was ihr treibt, ist peinlicher Scheiß. Dein ganzes Internet-Dasein ist aufgebaut auf Lügen. Viele Opfer lassen sich vom Schein trügen. Doch in meinen Augen bist du wenig Untergrund. Brotbüchsen verkaufen, nebenbei noch ein paar Kissen. Deine Fans wohl unter 12, die sich noch ein bisschen machen. Sich neue Profile, um mich mehrfach dann zu stalken. Komm, tretet vor die Pforten der wahren Hölle. Wenn ich was schreibe, könnt ihr das alles prüfen. Dafür gibt es genügend Beweise im Netz. Fragt mich danach und ich zeige sie dir dann. Fangt mal lieber an, eure Hirne zu benutzen. Ohren und Augen euch gründlich zu putzen. Ihr ganzes nutzloses Gesindel, das ich nicht um mich haben will. Weswegen ich euch abwimmel. Der Himmel weint Tränen, wenn der Teufel sich zeigt. Wenn der Teufel sich zeigt. Ich zertrete deinen Schädel, ich zerbreche deine Beine. Wenn du heute Nacht stirbst, stirbst du ganz für dich allein. Ich zersteche deine Haut, fahr mit dem Messer tief rein. Egal wie laut du rufst, keiner hört deine Hilfe schreien. Ich zertrete deinen Schädel, ich zerbreche deine Beine. Wenn du heute Nacht stirbst, stirbst du ganz für dich allein. Ich zersteche deine Haut, fahr mit dem Messer tief rein.